für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Gott segne dieses Wort. Gottes Richtlinien. In diesem Bibelvers hier aus dem Psalm 19, auch Psalm Davids im Alten Testament, lernen wir etwas über Gottes Richtlinien. So, und zum einen haben wir dann das Gesetz des Herrn, und hier ist das dann also das Gesetz, das durch Moses gegeben wurde. Und wir haben dann die 10 Gebote natürlich, die wir kennen und auch kennen sollten, ja. Und aber eben auch Gottes Ratschlüsse. So, und wenn wir jetzt also Richtlinien haben, Richtlinien, dann umfasst das sowohl Gesetz als auch Ratschlüsse. Und es ist ja klar, dass wir einen Bezugspunkt brauchen für unser Leben. Und als nicht nur als Richtlinie, sondern eben auch als Hilfestellung, ja, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Und David hier drückt das ganz gut aus in seinem Psalm, dass er eben anerkennt, dass das Gesetz, also die Gesetze Gottes vollkommen sind. Also sie sind dafür da, dass er eben ihnen folgt und dann eben seine Seele erfrischt wird dadurch. Und wir sollten also seine Richtlinien, also die 10 Gebote vor allem, ja, nicht sehen als, dass das irgendwie einschränkend ist oder dass Gott uns Vorschriften macht oder so. Das ist verkehrt. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Sondern diese Richtlinien und diese Gesetze und vor allem auch die Ratschlüsse sind dazu da, uns zu helfen, wie sie auch König David helfen, ja. Und unsere Seele wird genauso erfrischt, wie wir dann als Wohlgesünder zu Jesus Christus kommen. Und Jesus Christus hat eben diese Gesetze, die 10 Gebote vor allem, in 2 zusammengefasst, dass wir unseren Herrgott mit aller Kraft, Ehre, mit aller Liebe, mit Herz und Seele Gott lieben und zu ihm kommen, gottesfürchtig sind. Und zweitens unseren Nachbarn lieben wie uns selbst. Und diese beiden Gebote, das erste nimmt eben die ersten 10, aus den 10 Geboten die ersten 4 zusammen, fasst das zusammen in 1, macht unser Jesus Christus das für uns. Und die anderen 6 ist dann zusammengefasst in Liebe unseren Nachbarn wie dich selbst. Und Jesus Christus hat das so einfach gemacht als Richtlinien für uns, um uns zu schützen, dass wir also dann nicht Sünde begehen müssen, sondern dass wir Freiheit in ihm, in und durch ihn haben, unserem Jesus Christus, der diese Richtlinien durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, vereinnahmt und ein für alle Mal bestätigt. Und es ist eben sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns an diese Richtlinien halten. Und vor allem in den Paulusbriefen, da ist es sehr wichtig, wenn ihr da reingeht im Neuen Testament, dass ihr da mal guckt, was nun die Ratschlüsse des Herrn auch sind. Paulus schreibt sehr, sehr viel über Ratschlüsse. Das sind eben Richtlinien, aber gottgegebene Richtlinien im menschlichen Miteinander und nicht nur, wie wir uns zu verhalten haben, aber wie wir uns verhalten wollen, ja, als Christen und als die wir Jesus Christus folgen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen Gottes Gesetze ja nicht nur erfüllen, sondern mit Freude an diese rangehen und auch dankbar sein, dass er uns diese Richtlinien gegeben hat, ja, damit wir im menschlichen Miteinander den bestmöglichen Weg haben und als fromme, gottesfürchtige Menschen Gottes Willen dann eben auch in und durch uns ausführen und durchführen lassen, durch den Heiligen Geist, ja, durch die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und das ist entscheidend, darauf kommt es an. Und dann die ersten 4 Gebote sind in unserer Beziehung zu Gott, diese zu halten. Und Gott kann uns dann durch seine Richtlinien den Weg weisen, den er für uns bestimmt. und was er in unserem Leben erreichen will. Ja, und das ist unsere Beziehung, persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Darauf kommt es an. Und wir sollten also dankbar sein, dass wir all diese Richtlinien haben. Und nirgendwo anders als auch in der Bibel sind diese Richtlinien und Gesetze so dargestellt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir diesen Richtlinien nicht nur folgen, aber dass wir dann dadurch, dass wir mit Freude diese Gesetze und Richtlinien anerkennen und ihnen folgen, dass wir dann in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen und auch nur dann wachsen können. Und darauf kommt es an, wie es auch hier David dann im Psalm 19 darstellt. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für deine Richtlinien, deine Gesetze, deine Gebote, deine Ratschlüsse, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns also den richtigen, gottgegebenen Weg zeigst. Und wir danken dir für deine Richtlinien. Und wir tun gut daran, uns daran zu halten, diese Richtlinien nicht zu verändern oder irgendwie versuchen, es in unserer eigenen Kraft und Anstrengung zu tun. Nein, wir sind dankbar, dass wir diese Richtlinien haben und Gesetze, die du uns gegeben hast. Und auch nur so und nur so können wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.